Der Delegationsleiter der TVJK-Außenminister Ri Yong-ho hielt am 26. Juli auf der Ministerkonferenz des Asien-Regionalforums in Vientiane von Laos eine Rede. Er unterstrich, Genosse Kim Jong-un habe auf dem historischen 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas im Mai die 5-jährige Strategie für die Entwicklung der staatlichen Wirtschaft und die eigenständige Linie dafür dargelegt, unter dem Banner der nationalen Souveränität das Land in Form der Konföderation wieder zu vereinigen. Dementsprechend habe die TVJK mit der Erfüllung der 5-jährigen Strategie für die Entwicklung der staatlichen Wirtschaft begonnen und bemüht sich neu darum, durch Dialog und Verhandlungen die Nord-Süd-Beziehungen zu verbessern. Aber die USA setzen ununterbrochen die militärischen Drohungen gegen die TVJK und die wirtschaftlichen Sanktionen über diese verstärkt fort, hätten jüngst unter dem grundlosen Vorwand der Menschenrechtsfrage die höchste Würde der TVJK verleumdet, was die größte feindselige Handlung sei. Sowohl in der UN-Charta als auch in den Paragraphen der Völkerrechte sei solch eine Bestimmung nie zu finden, dass der Waffentest oder Start des Erdsatelliten einschließlich des Nukleartests den Frieden und die Sicherheit der Welt gefährden. Aber der UNO-Sicherheitsrat habe willkürlich den Atomtest und Start des Erdsatelliten der TVJK als Bedrohung des Weltfriedens und der Sicherheit definiert und die Resolutionen zum Verbot verabschiedet. Er nahm auch hintereinander die Sanktionsresolutionen an, unter dem Vorwand, dass die TVJK seine Resolutionen verletze. Nach dem politischen Zweck werden die Amtsbefugnisse überschritten, wobei man über die UNO-Charta hinausgehe. Genau darin besteht das Wesen der Sanktionsresolutionen des UN-Sicherheitsrates gegen die TVJK. Im Zusammenhang damit habe die TVJK vom UNO-Sekretariat offiziell nach der Klärung des gesetzlichen Grundes der Sanktionsresolutionen verlangt, aber das Sekretariat gebe bisher keine Erklärung dazu. Bereits vor 3 Jahren habe die Partei der Arbeit Koreas den Kurs auf die parallele Entwicklung der Wirtschaft und atomaren Streitkräfte dargelegt. Dank dessen habe die atomare Abschreckungskraft der TVJK das Niveau erreicht, die ihre Mission ausgezeichnet erfüllen könne. Falls im August die Lage auf der koreanischen Halbinsel außer Kontrolle geräte, würden die USA, die ihre strategischen atomaren Kriegsrüstungen auf der koreanischen Halbinsel stationiert und mit der Verleumdung der höchsten Würde der TVJK zuerst den Krieg erklärt hätten, die volle Verantwortung tragen. Die Regierung der TVJK werde sich energisch dafür einsetzen, gestützt auf ihre mächtige atomare Abschreckungskraft, die atomare Kriegsgefahr durch die USA grundlegend zu beseitigen und den Frieden und die Sicherheit der Region und der Welt zu schützen, so hob der TVJK-Außenminister hervor.